D-Radio Wissen. Schaum oder Hase? Sigmar Gabriel, der SPD-Vorsitzende, der hat gestern im Deutschlandfunk ein böses Wort genannt. Das heißt Vorratsdatenspeicherung. Ihr erinnert euch, um Vorratsdatenspeicherung gibt es gerne immer mal wieder Diskussionen und Ärger. Und Sigmar Gabriel hat jetzt gestern gesagt, dass Innenminister Thomas de Maizière und Heiko Maas, die gemeinsam einen Vorschlag entwickeln würden. Ja, Justizminister Maas hatte eigentlich solche Gespräche vor einer Woche noch dementiert. Also ein bisschen Hü und Hott und direkt mal Trending Topic. Und Martina Schulte ist da aus unserer Redaktion. Geht ja schon ein bisschen wirklich hin und her jetzt mit dem Thema, oder? Ist ja schon ein bisschen auffällig. Ja, also es ist ja auch ein ziemlich umstrittenes Thema innerhalb der Regierung, selbst innerhalb der SPD. Im Gegensatz zu weiten Teilen der Partei sind ja zum Beispiel, das ist halt wirklich absurd, die SPD-Innenminister sind für die Vorratsdatenspeicherung. Der Justizminister ist ein erklärter Gegner. Der Netzpolitiker Lars Klingbeil, über den wir ja oft hier bei Twitter auch lesen, der ist natürlich wieder gegen die Vorratsdatenspeicherung. Er sagt zum Beispiel, nationaler Alleingang, der wäre gar nicht vom Koalitionsvertrag gedeckt. Und Gabriel ist jetzt halt vorgeprescht und hat sich halt eben in den Kopf gesetzt, die Vorratsdatenspeicherung wieder einzuführen. Und er will seine Parteifreunde hier mit diesem großen Interview im Deutschlandfunk so ein bisschen auf Linie zurückbringen. Und wie soll das dann praktisch funktionieren nach seinen Vorstellungen? Es gibt da so einen uralt Kompromissvorschlag der SPD, den hat er halt wieder ausgegraben. Der sieht vor, dass die Daten eben nur für schwere Straftaten eingesetzt werden dürfen. Und diese gespeicherten Telefon- und Verbindungsdaten, die sollen außerdem nur kurze Zeit aufbewahrt werden. Und die Ermittler dürfen nur mit Genehmigung eines Richters darauf zugreifen. Sein Hauptargument, warum er das Ganze wieder einführen will, ist dabei auf jeden Fall die Verbrechensbekämpfung. Das hat er klar gesagt. Und das wahrscheinlich vor allem vor dem Hintergrund dieser Terrorwarnung, die es ja auch für Deutschland immer wieder gibt, ne? Genau. Also Gabriel sagt, er sei überzeugt, dass die Vorratsdatenspeicherung da und eben auch bei der Verbrechensbekämpfung hilfreich ist. Und um uns alle davon zu überzeugen, dass das eine super Sache ist, hat er auch ein Beispiel gebracht. Wir hören da mal rein. Ich bin der Überzeugung, wir brauchen das. Ich weiß aber, dass das hoch umstritten ist. Ich glaube nur, dass die Debatte eine sehr ideologische ist. Die Vorratsdatenspeicherung ist kein Allheilmittel. Die wird uns nicht bei jeder Gelegenheit helfen, alle Straftaten zu verhindern. Aber sie kann uns durch eine schnellere Aufdeckung von Straftaten helfen, die nächste Straftat zu verhindern. Das ist die Erfahrung gewesen der Norweger bei dem Attentat von Herrn Breivik, einem rechtsradikalen Attentäter, auf sozialdemokratische Kinder und Jugendliche in einem Zeltlager. Okay, da hat natürlich Sigmar Gabriel jetzt ein gutes Argument auf seiner Seite. Das Blog Netzpolitik.org ist da ganz andere Auffassung. Die schreiben mir, Gabriel greift mal wieder auf sein altes Märchen zurück. Die Vorratsdatenspeicherung habe in Norwegen bei den Ermittlungen gegen Breivik geholfen. Das stimme nicht, weil die Vorratsdatenspeicherung in Norwegen zu dem Zeitpunkt noch gar nicht umgesetzt war. Also Breivik hat man offensichtlich ganz anders ermittelt. Mhm. Gibt es noch andere Reaktionen? Der SPD-nahe Netzverein D64 ist not amused. Die schreiben hier, während sich Europa sukzessive von der Vorratsdatenspeicherung verabschiedet, steuert Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel Deutschland in Richtung konsequenter Überwachung. Der Grünen-Politiker Sven Giegold, der lästert hier ziemlich hämisch bei Twitter. Gabriel will Vorratsdatenspeicherung. So langsam taugt er als CDU-Kanzlerkandidat 2017. Und der bloggende Rechtsanwalt Thomas Stadler, der twittert hier, Pegida-Versteher und Vorratsdatenspeicherung Befürworter Gabriel setzt zielsicher auf das Falsche. Ich habe abschließend noch einen Kommentar mitgebracht aus der Berliner Zeitung. Der erklärt uns so ein bisschen, warum das eigentlich immer so Hü und Hott geht bei der SPD. Die sagen hier, die sind so ein bisschen zwischen Baum und Borke. Einerseits verteidigen sie irgendwie die Bürgerrechte und warnen vor Datensammlung, weil sie halt junge Wähler erreichen wollen und das linke Parteimilieu. Und andererseits sind da eben die Innenminister und jetzt eben auch Gabriel, die sprechen von einer gefährlich gewordenen Welt und warnen und damit bedienen sie dann eher konservative Wähler. Aber die SPD macht halt eben beides gleichzeitig und damit begibt sie sich natürlich auf so eine Art Schlingerkurs, wo sie dann am Ende niemanden so richtig erreicht. Und die Berliner Zeitung meint hier, der Mittelweg ist eben einfach oft der schlechteste. Sigmar Gabriel hat gestern verkündet im Deutschlandfunk, dass eine Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung eine sehr gute Idee ist, seiner Meinung nach, und dass Innenminister und Justizminister eigentlich schon an einem Vorschlag arbeiten würden. Darauf gab es viele Reaktionen. Martina hat sie für euch zusammengefasst. D-Radio Wissen. Schaum oder Hase?